Schulbildung, Unterricht, Lerninhalte und so weiter. Die Problembeschreibung. Ein weiteres Feld aus dieser Kategorie, welches von einem erhöhten Qualitätsstandard profitieren könnte, wäre die Schulbildung. Wie könnten Eltern oder Schüler zum Beispiel sicher gehen, dass der von einer Schule unterrichtete Inhalt auch wirklich korrekt ist? Meistens bringen Lehrer oder Professoren ihren Schülern oder Studenten gar nicht absichtlich fehlerhafte Inhalte bei, sondern wenn das passiert, sind in der Regel einfach nur die Schulunterlagen veraltet oder schlichtweg falsch. Wie könnten also Schüler, Eltern, Lehrer oder sogar Staaten selbst sicherstellen, dass der Lehrstoff korrekt ist? Die Lösungserklärung. Über eine Blockchain könnte abermals ein Reputationsscore zu den verwendeten Büchern oder anderen Unterlagen festgehalten werden. Eine globale, vertrauenslose Datenbank wäre für jeden frei zugänglich und Erfahrungen könnten untereinander ausgetauscht werden, wovon andere wiederum profitieren würden. Die Herausforderungen. Diese sind hier sehr ähnlich wie bei denen der Fake News oder generell bei Reputationsblockchains. Noch dazu muss man sich hier eine essentielle Frage stellen. Ist für so etwas überhaupt eine Blockchain notwendig? Die Alternativmöglichkeiten. Ich würde es nämlich stark in Frage stellen, dass Lehrstoff tatsächlich über eine Blockchain bewertet werden muss. Dass er bewertet werden sollte, ja, das ist tatsächlich ein bestehendes Problem. Doch dies könnte ebenfalls über eine zentrale SQL-Datenbank deutlich effizienter erreicht werden. Bei Fake News gibt es zu viele unterschiedliche Interessen. Deshalb könnte dort eine Blockchain Sinn ergeben. Doch ob die korrekten Lehrinhalte dezentral abgespeichert werden müssen, bezweifle ich stark. Praxisbeispiele. Ich kenne zwar einige Startups in diesem Bereich, doch glaube ich eher, dass sie eine Blockchain des schnellen Geldes wegen nutzen und nicht aufgrund von deren größerer Nutzwertigkeit. Es existiert also zwar ein reales Problem, doch sollte dieses meiner Ansicht nach nicht dezentral, sondern zentral gelöst werden.